Die amerikanische Zeitung San Francisco Chronicle stellte jüngst das Naturmuseum und den zentralen zoologischen Garten in der TVRK, Basis für kulturell-emotionales Leben und Bildung der Koreaner, vor.